Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. My wonderful reservoirs. Meine wundervollen Reservoirs. We pray, verse 10, that you would walk in the ways of true righteousness. Wir beten, Vers 10, dass ihr auf dem Weg wahrer Gerechtigkeit geht. Pleasing God in every good thing you do. Und Gott in all dem Guten, was ihr tut, Freude bereitet. Do you know, I'm sure that many of you have been concerned about the same thing that I've been concerned about. Ich bin sicher, viele von euch waren über das Gleiche besorgt wie ich. That once people begin to understand the new covenant and true grace. Dass sobald Leute anfangen, den neuen Bund und echte Gnade zu verstehen. That people will abuse that to live a life where they don't live in righteousness anymore. Sie es dann missbrauchen, um nicht mehr in Gerechtigkeit zu leben. In the beginning, this has really, really frustrated me. Am Anfang hat mich das wirklich frustriert. So much that I wanted to stop teaching about the new covenant. Und zwar so sehr, dass ich aufhören wollte, über den neuen Bund zu lehren. But then the Lord showed me that Paul had the same problem. Aber dann zeigte mir der Herr, dass Paulus das gleiche Problem hatte. People thought that they could now sin because they are already forgiven. Die Leute dachten, dass sie nun sündigen können, weil ihnen bereits vergeben wurde. And he had to write letters to correct them. Und er musste ihnen Briefe schreiben, um sie zu korrigieren. So we will continue to do this. Also machen wir das weiter. But look, Paul expressed his desire that people would actually walk in the true ways of righteousness. Paulus drückte sein Verlangen aus, dass Menschen wirklich in echter Gerechtigkeit leben. You know, it is so true and you must never stop believing that you are 100% righteous. Es ist absolut wahr und du darfst nie aufhören, daran zu glauben, dass du zu 100% gerecht bist. And not because of anything you've ever done in your life. Aber nicht wegen irgendetwas, was du getan hast. But only because of what Jesus did on the cross. Sondern nur aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz tat. So yes, we are righteous. That's a state that we've been put into. Also ja, wir sind gerecht. Das ist ein Zustand, in den wir versetzt wurden. And that is never, ever, ever, ever going to change. Und der wird sich nie ändern. But aber that does not give us the freedom not to walk in righteousness. Das gibt uns nicht die Freiheit, nicht in Gerechtigkeit zu leben. So Paul had a desire that they walk in the ways of true righteousness. It means you act righteous. Paulus hatte also den Wunsch, dass sie in den Wegen wahrer Gerechtigkeit leben. Das heißt, du verhältst dich gerecht. Then it says, pleasing God in every good thing you do. Dann heißt es, und Gott in all dem Guten, was ihr tut, Freude bereitet. God loves you unconditionally and this is not going to change no matter what you do. Gott liebt dich bedingungslos und das wird sich nie ändern, egal was du tust. But he's not always pleased with the things his children do. Aber er freut sich nicht immer über das, was seine Kinder tun. So we should ask ourselves the question, does this please God? Wir sollten uns also die Frage stellen, gefällt dies Gott? How we handle money, is this pleasing to God? Wie wir mit Geld umgehen, gefällt das Gott? How we treat the people that we work with that are near us, is this pleasing to God? Wie wir mit den Menschen umgehen, mit denen wir arbeiten und die uns nahe sind, gefällt dies Gott? How we act throughout the day, does it please God? Wie wir uns den Tag über verhalten, gefällt das Gott? You know, this must become a normal part of our lifestyle. Es muss ein normaler Teil unseres Lebensstils werden. That we will do whatever we can, not just to walk in righteousness, but to please him in everything. Dass wir alles dafür tun, ihm mit allem Freude zu bereiten und nicht nur in Gerechtigkeit zu leben. There is, I tell you what, so many Christians would not do half the things they do if they would simply ask, will this please God? Ich sage dir, viele Christen würden die Hälfte dessen, was sie tun, nicht mehr machen, wenn sie einfach nur fragen würden, gefällt dies Gott? Many Christians live by fear of punishment. That's why they try not to sin. Viele Christen leben in der Angst vor Strafe und versuchen deshalb nicht zu sündigen. That never gives them victory. Das gibt ihnen nie den Sieg. We need to live so passionately in love with the Lord. Du musst so leidenschaftlich verliebt mit dem Herrn leben. That it's the passion that we have for him because he first showed it to us. Es ist die Leidenschaft, weil er sie uns zuerst gezeigt hat. It will cause us to desire for morning delight to please him. Die bewirkt, dass wir ihm von morgens bis abends nur Freude bereiten wollen. Look how he continues. Schau, was er weiter sagt. Then you will become fruit-bearing branches. Dann werdet ihr zu fruchttragenden Reben. Yes, we want to be fruit-bearing branches. Ja, wir wollen fruchttragende Reben sein. Every Christian should have built in himself something. Jeder Christ sollte in sich etwas aufgebaut haben. The desire to be a branch that bears fruit. Das Verlangen, eine Rebe zu sein, die Frucht bringt. Look how he continues. Schau, wie es weitergeht. Yielding to his life. Die sich seinem Leben ausliefern. As you yield your life to his life, which is called surrender. Wenn du dich seinem Leben auslieferst, was Hingabe bedeutet, you're going to become a fruit, you will become a fruit-bearing branch. Wirst du eine fruchttragende Rebe werden. It's a natural side effect. Das ist der natürliche Nebeneffekt. Think. How does the grape grow? Überleg mal, wie die Rebe wächst. How does she grow? How does she grow? Wie wächst sie? Well, it's very simple. Ganz einfach. The branch is surrendered to the vine. Die Rebe hat sich dem Weinstock hingegeben. It doesn't say, hey, I want to grow out this way. I want to grow 3 grapes to this year only, not 5 like you want me to grow. Es ist nicht so, dass die Rebe sagt, oh, dieses Jahr will ich nur 3 Trauben tragen und nicht 5, wie du es von mir willst. No, there's a surrender from the vine to from the branch to the vine. Nein, es gibt eine Hingabe der Rebe an den Weinstock. And as he yields, then the life is beginning to flow. Und indem sie sich hingibt, beginnt das Leben zu fließen. And that's how Christian life is all about. Darum geht es im Christenleben. It's not how much you produce, but it's how much your fruit your life actually has. Es geht nicht darum, wie viel du produzierst, sondern wie viel Frucht dein Leben wirklich trägt. You don't need to produce fruit. Du musst keine Frucht produzieren. It grows by itself. Sie wächst von selbst. But you have to yield to his life. Aber du musst dich seinem Leben ausliefern. Always remind yourself of this. Erinnere dich immer daran. Daily you have to make a choice. Do you live by your life or by his life? Täglich musst du dich entscheiden, lebst du aus deinem Leben oder aus seinem Leben. If you yield to his life and stop insisting on your own ways. Wenn du dich seinem Leben auslieferst und aufhörst, auf deine eigenen Wege zu bestehen, then look what is gonna happen then. Dann schau, was passiert. And maturing in the rich experience of knowing God in his fullness. Und in der reichen Erfahrung reifen, Gott in seiner Fülle zu kennen. Look at this. Schau mal. We can constantly mature in this beautiful, rich experience to know God in his fullness. Wir können ständig in der schönen, reichhaltigen Erfahrung reifen, Gott in seiner Fülle zu kennen. I don't know about you. Bei dir weiß ich nicht. But I have a desire to constantly get to know God better in his fullness. Aber ich habe ein Verlangen, Gott ständig in seiner Fülle besser zu kennen. And the process to get there. Und der Prozess, dahin zu kommen. Is very simple. Ist ganz einfach. Yield to his life. Liefere dich seinem Leben aus. So maybe you're facing situations there and decisions you've made, but you've not yielded. Vielleicht bist du heute mit Situationen oder Entscheidungen konfrontiert, bei denen du dich nicht hingegeben hast. Well, yield to him. Nun liefere dich ihm aus. And you will mature. Und du wirst reifen. You will be fruitful. Du wirst fruchtbar sein. And God's fullness will be expressed through you. Und Gottes Fülle wird durch dich ausgedrückt werden. See you guys. Bis morgen.